Darum will ich mit dir gehen, gehen, gehen. Alright. Wir bleiben niemals wieder stehen. Wir müssen uns viel öfter sehen. Oh yeah. Und das Beste an der Frau. Alright. Sie ist doch noch so furchtbar schlau. Oh yeah. Wir bleiben niemals wieder stehen.